Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wieder Talk-Radio. Wir sind ganz alleine, das WDR-Fernsehen ist heute nicht dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über welches Thema. 0800 5678 111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Ramona und Ramona ist 41 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ramona, um was geht's? Es geht um meinen 3-jährigen Sohn. Ja. Er hat eine Kopfschwellung am Hinterkopf seit über ein Jahr. Eine Kopfschwellung? Ja, das heißt, da ist es dick oder wie? Wir hatten einen Verkehrsunfall. Ja. Im Bus, wir saßen im Bus drin und sind in PKW im Bus reingefahren. Ja. Und der Busfahrer musste voll bremsen. Und da ist mein Junge mit dem Kopf hin und her geschlagen im Bus. Vor einem Jahr war das, vor einem guten Jahr? Ja, über ein Jahr. Mhm. Und heute hat mich der Neurochirurg angerufen und hat gesagt, dass ein Kopf auf Meise müssen. Und ich habe jetzt große Angst um den Jungen. Moment mal, was ist denn damals, ihr seid doch sicher dann direkt dann zum Arzt gegangen? Ja, die Polizei hat dann Rettungswachen gerufen, weil der Kleine geweint hat, aber mein Kopf und die Beine haben versagt. Und wie wir bei uns oben in der Rettungsstelle kamen, hat die Ärztin, die den Tag den Fall übernommen hat, den Kleinen in die Augen geguckt, am Kopf gefasst und hat uns wieder nach Hause geschickt. Mhm. Und am nächsten Tag bin ich dann zu meinem Unfallchirurg, weil ich dann auch starke körperliche Einschränkungen hatte, hingefahren und er hat dann den Kopf geröntgt und hat dann festgestellt, dass er eine Schädelprellung hat und Ansatz auf eine Schädelschwellung. Mhm. Aber er hatte zu mir gesagt, es könnte im Vierteljahr, halben Jahr wieder weg sein. Mhm. Ist er denn dann weiter ärztlich betreut worden? Ja, er ist weiter ärztlich betreut worden. Ja. Ich hatte dann Salbe gekriegt, die ich draufschmieren sollte, dass es auch weggeht. Aber es ging nicht weg. Er hat es dann selber gemerkt, wo ich ihn darauf hingewiesen habe, dass man da gar nicht drankommen darf. Aber da ist ja nun, eine Wunde war da nicht. Nee, gar nicht. Das war nicht blau geworden, gar nicht. Ja. Das ist nur dick geworden. Ja, aber nun ist ja nun doch eine lange Zeit vergangen. Wie viel Mal warst du denn im letzten Jahr zum Beispiel wegen dieser Sache beim Arzt? 40 Mal. 40 Mal? Ja. Und die haben immer wieder gesagt, sie wissen nicht, was sie machen sollen und sie geben Salben. Die haben MRT, CT und ja. Röntgen gemacht und dann haben sie so eine Computertomographie gemacht. Genau, ja. Das haben sie alles gemacht und der Doktor hat mir auch gleich gesagt, sagt der Frau Kubach, die Schwellung ist ziemlich extrem. Mhm. Wie extrem, damit ich mir das vorstellen kann? So, wie kann ich mir das denken? Das ist hinterm Ohr, also wenn man sich jetzt auf den Daumen haut und eine Schwellung hat oder eine Beule am Kopf. Mhm. Eine ziemlich große. Wie dick ist die denn? Wie eine Walnuss? Ja. Wie eine Walnuss so groß. So groß, hinterm Ohr. Hinterm Ohr. So, jetzt hat der Arzt gesagt, der Kopf muss aufgemacht werden. Der Kopf muss aufgemacht werden. Warum? Was vermutet man denn? Dass da irgendwie eine Flüssigkeit drin ist durch den Aufprall. Ach so. Und das geht von alleine nicht wieder weg. Das geht mit Reizstrom, wie sie schon gemacht haben. Ja. Alles nicht weg. Hat er denn auch Beschwerden? Tut ja, ich darf nicht an den Kopf rankommen. Ah, ja. Beim Baden nicht, Der kleine Junge, so eine lange Zeit jetzt solche Probleme, solche Beschwerden. Ja, ist ja seitdem auch nicht mehr kindergartentauglich. Mhm. Ich habe ihn ja selbstständig zu Hause. Wann soll das jetzt gemacht werden? In zwei Wochen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was? Es kann passieren, dass er einen Hirnschaden davon trägt. Das hat man dir gesagt? Ja, und einen Hörverlust. Und das ist mein einziger Sohn, den ich habe. Ich kann auch keine Kinder weiterkriegen. Hm. Was passiert denn, wenn man das nicht macht? Also kann es passieren, dass der Kopf platzt auch. Hm. Weil er ja mal hinfallen könnte. Hm. Ich bin ja so vorsichtig schon. Ich bin ja nur immer bei ihm. Ich passe ja auf, dass er nicht fällt und so alles. Hast du denn zu den Ärzten, zu denen ihr jetzt da Kontakt habt, hast du da Vertrauen? Ja, eigentlich ja. Ja. Mir haben sie eigentlich selber sehr geholfen. Ich bin zeitweilig gelähmt. Durch den Unfall her und er hilft mir auch sehr. Achso, das ist derselbe Arzt, der dich und euch betreut. Ja. Mhm. Ja. Ich habe auch drei Meinungen eingeholt wegen Kleinen, die sagen alle das Gleiche. Alle das Gleiche, ja. Da muss man das wahrscheinlich machen. Da muss man das wahrscheinlich machen, weil das Risiko ist nicht zu machen. Vor allen Dingen, wenn es drei Ärzte oder mehrere Ärzte sagen, du würdest dir ja ewig Vorwürfe machen, wenn dann irgendwas Schlimmes passieren würde. Ja, das ist wie, ja das wie groß, ich meine, Risiken gibt es ja immer bei jeder Operation, bei der normalen Blinddarmoperation ja schon. Mhm. Wie hoch ist denn das Risiko, dass das passiert, was du gerade erzählst? 50-50. Ja, doch so hoch. Ja, haben sie gesagt. Der hat heute mit mir eine Stunde am Telefon gesprochen und hat es mir nochmal erklärt. Sagt auch, wenn sie es nicht machen lassen, ist die Chance genauso 50-50. Ja, und man kann gar nicht absehen, wie sich das noch weiterentwickelt und vielleicht wie dramatisch es wird. Ne? Ja. Er sagt, die Flüssigkeit, wenn es das Flüssigkeit ist, wie er vermutet, die kann sich über den ganzen Kopf verbreiten. Besteht denn die Hoffnung, nehmen wir mal jetzt die guten 50% an, wenn die eintreten, dass er dann wieder ganz gesund wird? Ja. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja doch eine große Hoffnung, ne? Ja, aber das ist ja das Problem. Ich habe ja keinen, mit dem ich drüber reden kann, was ich nun machen soll. Was ist denn mit dem Vater des Kindes? Er ist Alkoholiker. Lebt ihr zusammen? Nee, Gott sei Dank nicht. Mhm. Ich meine, er wohnt zwar nebenan, der Junge geht auch jeden Tag rüber. Aber du kannst ja eben nicht richtig Meinung und Rat holen bei ihm. Ich hab's versucht und hat er gesagt, ach Quatsch, nicht so ein dummes Zeug. Mhm. Das war die Antwort drauf. Mhm. Und seiner Mutter, mit seiner Mutter hier sind es eigentlich auch einen guten Kontakt. Mhm. Aber davon will sie nicht hören. Das ist ja so Ärzte, mit denen du geredet hast, die sagen, wie der Tatbestand ist. Aber wenn man Ärzte gut kennt, dann kann man die auch schon mal fragen, Herr Doktor, was raten Sie mir denn? Hast du das so gefragt? Ja, ich habe hier gefragt. Mein Doktor hat gesagt, ich sollte die Operation machen lassen. Mhm. Er sagt, das ist zwar schwer jetzt, weil du den Kleinen auch unter extremen Schwierigkeiten gekriegt hast, sagt er aber... Also Ramona, wie du den Fall jetzt schilderst, also nur aufgrund der Sachen, die ich jetzt hier gehört habe, ich möchte nicht, dass das leichtfertig klingt, was ich sage, würde ich auch sagen, mach es. Würde auch den Rat geben, lass es machen. Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen, deine Angst und die Sorge und man macht sich tausend Gedanken und aber man muss sich bei diesen Gedanken ja auch immer vor Augen halten, was wäre, wenn ich es nicht mache. Ne? Ja. Wohin entwickelt sich alles und wie schwer könnte es werden? Wenn ich abends mal alleine sitze, weine ich ja jeden Abend. Und ich schlafe ja kaum noch. Und ich meine, die Hoffnung, dass vielleicht dann alles richtig gut wieder wird und dass er ganz gesund wird, die kann einem ja nur wirklich sehr helfen, so eine Hoffnung. Ich würde sagen, ja. Und wenn du es machen lässt, ruf mich bitte, bitte nochmal an. Ja. Wenn du in der Nähe einen Fax hast oder so, Fax, dann kommst du eher durch. Ja, habe ich auch Fax. Ja, siehst du. Ich würde aber auch gerne nochmal, dass du mit meiner Psychologin nochmal ein paar Worte redest, was Anna dazu meint zu dem Fall. Dann bitte ich dich aufzulegen, Anna ruft dich an. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, dass wir vielleicht vor Weihnachten dann nochmal miteinander telefonieren könnten, wenn der Kleine operiert wurde. Ja. Da kann man ja, man kann ja, wenn er in zwei Wochen operiert wird, kann man ja eine Woche später schon viel sagen, sicherlich. Ja, und danach fahren wir ja gleich zur Kur. Ich habe ja einen Kurantrag gestellt. Hast du auch schon gemacht, siehst du? Habe ich alles schon vorher gemacht. Für mich selber auch, dass ich auch erstmal wieder auf die Füße komme. Ja. Also Ramona, ich wünsche toi toi toi und wünsche dem Kleinen wirklich alles erdenklich Gute und alles Glück der Welt. Ja. Du legst auf, wir rufen nochmal an und du meldest dich bitte, wenn die Operation gelaufen ist. Ja, ja. Ja, alles Liebe und alles Gute. Danke. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer, extra für euch, exklusiv geschaltet und auch eine kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Harry oder Harry ist dran, 49, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Harry. Erstmal alles Tolle zu deiner Sendung. Dankeschön. Brummig. Sehr nett. Wir sind Fernfahrer, wir hören die fast jede Nacht. Ach, das ist schön, Grüße an wir alle Brummifahrer, ganz herzlich. Domian, jetzt habe ich mal ein Problem. Ja. Erste Mal. Ich bin seit 17 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ja. Seit 16 Jahren verheiratet. Ja. Ich habe zu meiner Frau immer Vertrauen gehabt. Sie zu mir wahrscheinlich auch, bis zum heutigen Punkt. Tage. Bis zum heutigen Tag? Ja, es ist Folgendes passiert. Wir haben Computer, du kennst das, Internet. Man geht in die Seiten, gucken mal in die Seiten. Und mit Kollegen Seiten ausgetauscht. Und da war eine Seite dabei, die heißt www.seitensprung.de. Ja. Die hast du entdeckt? Die habe ich nicht entdeckt, die habe ich vom Kollegen bekommen. Ach so. Und der sagt, muss mal reingucken. Ach so. Das habe ich gemacht. Ich dachte, du hättest, ja, okay. Das habe ich gemacht. wie man das so macht, wenn man eine Seite bekommt. Man ist ja neugierig. Mhm. Habe ich gemacht. Na, aber da kann man gar nicht viel machen, weil man sich dann irgendwo anmelden muss und alles. Ja. Habe ich aber auch nicht gemacht. Ja. So, und diesen Zettel habe ich auf dem Bürotisch liegen lassen. Und den hat meine Frau gefunden. Ja, und seitdem glaubt sie mir nichts mehr. Ach. Ja. Den hat sie heute gefunden? Nein, nein, das ist vor ein paar Tagen gewesen. Vor ein paar Tagen. Also, aber ganz frisch alles. Ja, ganz frisch. Und sie glaubt jetzt, dass du über diese Agentur... Ja, sie geht davon aus, www.seitensprung heißt für sie, ich gehe mit dem Gedanken da rein, einen Seitensprung zu begehen. Und ich kann ihr noch 100-mal, 1000-mal beteuern, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Schon gar nicht andere Frauen oder sonstiges. Das war nur wirklich so ein... Nur Neugierde. Neugierde, weil der Kollege das erzählt hat und da guckt man dann halt mal rein. Ganz genau, mehr nicht. Das ist wie, ich sag mal, diese Zeitung Happy Weekend oder sowas, die liest man, die tauscht man aus unter Kollegen, das ist so üblich. Und dann kriegt man die Seite verpasst. Das war's. Seit 17 Jahren kennt ihr beiden euch schon. Ja, seit 17 Und seit 17 Jahren seid ihr euch treu. Ja. Und habt eigentlich eine glückliche Beziehung. Ja. Da kann es doch nicht sein, dass man wegen so einem Schnickschnack... Das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, sowas ist lächerlich. Sie begreift es nicht. Hör mal, sie ist eine Frau von dem Charakter, Treue, Ehrlichkeit, lügen darf man nicht. Das ist ganz normal, das verstehe ich. Das ist ja auch in Ordnung so und auch schön und löblich. Ja, aber ich belüge sie nicht und sie glaubt mir das einfach nicht. Sie meint, ich bin in dem Gedanken rein... Ich gehe nicht in den Gedanken rein, www.seitensprung, um einen Seitensprung zu begehen. Um nur diese Seite anzuklicken, mal drüber zu gucken, die Links mal ein paar anzuklicken. Harry, aber wenn man auf das Wesentliche... Nochmal ganz klar, unter uns beiden Betschwestern. Schwörst du mir, dass du wirklich nichts im Sinne gehabt hast und absolut nichts gemacht hast? Ich schwöre es. Ja. Wirklich. Das war nur eine reine Neugierde. Ich mach sowas nicht. Bist du im Moment auf dem Laster? Bist du unterwegs? Nein, ich bin zu Hause. Du bist zu Hause? Frau sitzt ja daneben. Die Frau ist neben dir. Ja, meine Frau hört mit. Die Frau... Habt ihr so ein Doppeltelefon oder was? Ja, wir diskutieren das aus. Ach, wir das ausdiskutieren. Wie heißt denn die Frau mit Vorname? Clara. Clara. Ich grüße dich. Guten Morgen. Hi. Wie alt bist du, Clara? 52. 52. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Er hat uns das ja nun doch eigentlich sehr glaubwürdig rübergebracht. Nein. Nein. Jetzt sag mal deine Sicht der Dinge. Ganz einfach. Wir haben seit 6 Wochen nicht miteinander geschlafen. Wie soll ich das weiter erklären? Warum habt ihr seit 6 Wochen nicht miteinander geschlafen? Weiß ich nicht. Ja, aber es ist doch offensichtlich ungewöhnlich, wenn du das so sagst. Früher war es anders oder vorher war es anders. Will war er nicht? Meistens nur Wochenend. Ja. Anders war es ja nicht möglich, aber... und wie gesagt, als ich dann die Adresse gelesen habe... jetzt eine Frage. Ja. Wenn ich eine Seite anklicke, seitensprung.de, ja, dann habe ich doch auch irgendwo einen klaren Gedanken. Nee. Nein? Ach, Clara, was meinst du, als ich mir schon für Seiten angeguckt habe, einfach mal so aus Neugierde im Internet, ohne dass ich überhaupt je auf den Gedanken käme, da auch dann wirklich zur Tat zu schreiten? Wenn ich Zocken anklicke... Wenn ich was? Wenn ich Zocken zum Beispiel anklicke... Zocken? Zocken. Ja? Gibt es auch so Automaten drin. Mag sein. So, dann gehe ich doch da rein, um mal das auszuprobieren. Also ich würde... Ja, sonst gehe ich doch da nicht rein. Also ich weiß gar nicht, dass es das gibt, Zocken. Ich würde mir das auch mal angucken, was da los ist und würde das auch nicht mitmachen. Jetzt, ja, aber warum jetzt in dem... Ich sag mal immer, das ist der zweite Frühling, habe ich mir gedacht. Lass mich nochmal ganz konkret die Frage wiederholen mit dem Sex bei euch beiden. Warum habt ihr in den letzten 6 Wochen nicht miteinander geschlafen? Keine Zeit, weiß ich nicht. Gab es denn solche Phasen vorher auch schon mal? Seltener. Harry, wie ist es bei dir? Warum, wie erklärst du es? Ich würde sagen, Stress. Stress. Also, einfach, das ist eine blöde Ausrede. Ja, aber das heißt, Stress gab es ja dann in den letzten Jahren irgendwann auch schon mal. Ja, zum Beispiel waren wir jetzt auf Kuba. Mhm. Das war fantastisch. Wie lange ist das her, jetzt im Sommer, oder was? Das war jetzt vor ein paar Wochen. Vor 6 Wochen. Und da hat es richtig funktioniert mit euch beiden? Ja, kein Thema. War das schön? Kein Druck, gar nichts. Clara, war das auch für dich toll? Schöner Urlaub. Jetzt muss ich die Wahrheit sagen, ne? Ja, ich bitte darum. Ja, nein. Nein? Nein, das erste Mal hat er mich genommen und das zweite Mal hatten wir, glaube ich, miteinander geschlafen. Mhm. Jetzt bist du baff, Harry, was? Ja, doch, ist er baff. Doch, das stimmt. Ja, aber es war aber auch Alkohol im Spiel. Beim ersten Mal. Wir haben auch häufig getrunken. Also war für dich dieser Urlaub und auch die Erotik, die ihr da miteinander erlebt habt, nicht so ganz schön, Clara? Der Urlaub war super. Mhm. Der Rest, nein. Nein. Wie ist denn das für dich, Harry? Schläfst du noch gerne mit Clara? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Aha. Es gibt für mich keine andere Frau. Clara, und wenn es dazu kommt und man nicht besoffen ist und er vielleicht auch ein bisschen zärtlicher ist als... Der ist eigentlich nie besoffen. Der ist nicht besoffen? Nein. Schläfst du denn mit ihm auch gerne? Wenn er zärtlich ist, ja. Ist er nicht immer zärtlich? In der letzten Zeit leider nein. Warum ist das so, Harry? Ich weiß es nicht. Dann müsstest du dir an die Nase packen. Das, würde das ich sehr, stimmt, ne? Da also, hast du recht. Wenn meine Partnerin mir das sagt, da, das muss man ernst nehmen. Da muss ich mich aus dem Sumpf selber ziehen. Ja, das ist richtig. Und deswegen hat mich dann dieses Seitensprung natürlich wahnsinnig... Verstehe ich. Jetzt kann ich dich auch besser verstehen, klar, dass du da ein bisschen stutzig geworden bist. Und das macht mich jetzt noch stutzig und das wird mich wahrscheinlich auch... Aber nun kann es ja auch passieren, ihr beiden. Ihr seid nur so lange zusammen, 17 Jahre, dass sich da auch in puncto Erotik schon mal so ein bisschen was einschleift und man nicht vielleicht nicht mehr so euphorisch und zärtlich und leidenschaftlich Richtig. Ist wie am Anfang. Verstehe ich. Aber alles. Da muss man das auch gegenseitig sich sagen, und das hast du jetzt auch gesagt, Clara, finde ich auch gut, um das vielleicht dann auch wieder zu verändern. Und Harry hat ja gleich die Ohren gespitzt und hat gesagt, da stimmt was nicht. Richtig. Ne? Ja, aber... Domian... Am Anfang, als wir den Computer gekriegt haben, er hat mir alle Seiten gezeigt. Mhm. Er hat mir praktisch, auch wir saßen auch mit Nachbarn zusammen, wir hatten Späßchen gehabt. Wir sind fast in allen Seiten reingegangen. Mhm. Hat er mir das gesagt, irgendwo nur auf eine Art und Weise angedeutet. Hör mal, ich habe da eine neue Seite. Mhm. Komm, lass uns mal gucken. Keine Chance gehabt. Aber das hast du dann versäumt, Harry, ne? Das ist meine Schuld. Einfach verpennt. Ich habe auch schon gesagt, tut mir leid. Mit Sicherheit. Clara, der Harry hat gerade gesagt, dass die Jungs da, die LKW-Fahrer, dass die sich schon mal die Happy Weekends, diese Pornoheftchen... Ist ja kein Problem. Ist kein er hat mir immer Witze erzählt aus was weiß ich, welchen Zeitschriften auch. Ich gönne den Jungs alles. So, dann, ja, das ist ja schon mal eine tolle Aussage, dass du sagst, die können sich die Heftchen angucken, die Natürlich. Können sich da ein bisschen Appetit holen und gegessen wird dann bei der Frau. Richtig. Zu Hause. Ne? Aber wenn zu Hause nicht mehr gegessen wird. Ja, genau, dann stimmt was nicht. Habt ihr beide euch eigentlich so richtig lieb noch? Doch. Doch, sehr sogar. Doch, sehr. Das ist doch eine schöne Aussage. Ich habe noch vorhin gesagt, unser Feuer ist nicht erloschen. Absolut nicht. Nach 17 Jahren. Kommt mal ein bisschen auf Sparflamme, ja, aber... Ist ja auch normal. Nur diese maßlose Enttäuschung eben halt darüber, ich krieg das nicht gebacken. Clara, wenn du hast jetzt schon gerade so eine Kritik gesagt, dass es nicht so zärtlich war beim Sex. Was würdest du denn noch kritisieren an ihm? Im Prinzip im Moment alles. Ich schieb das immer darauf, er ist im zweiten Frühling. Was wünschst du dir denn von ihm mehr? Ganz einfach, so wie wir es früher hatten am Wochenende. Wir haben mehr gemeinsam gemacht. Mhm. Also er vernachlässigt dich auch ein bisschen. Nicht nur mich, auch den Haushalt gleichzeitig mit. Das heißt, er ist nur Wochenende da. Es sind gewisse Arbeiten, die er auch mithelfen könnte. Mhm. Keine Chance. Jetzt frage ich gleich mal den Harry. Harry. Ich habe nach sechs Wochen habe ich jetzt den Koffer endlich. So, Harry, jetzt muss ich dich verfragen. Das geht ja wieder an dich. Ja, da wird ja die Clara äußert ja eine richtige Unzufriedenheit und begründet das auch. Ja, warum ist das so? Ich werde 15, ne? Und wenn du dann die ganze Woche auf dem Bock sitzt und kommst samstags morgens erst nach Hause, ne? Mhm. Es fällt einem immer schwerer. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Dennoch? Soll ich nicht als Entschuldigung? Nee, aber ich verstehe auch, dass du gestresst bist, aber man muss dann so den Mittelweg finden. Ja, das darf man nicht an der Frau, die man liebt, auslassen. Nein, das stimmt. Mhm. Das war auch im Anfang mit dem Computer so, ich habe mich viel darum. Mhm. Dann habe ich eingesehen, das geht so nicht weiter. Mhm. Zum Beispiel habe ich gesagt, im Sommer, wenn es schön ist, also, dann packe ich das Ding nicht an. Mhm. Ich will raus dann lieber. Clara, weißt du, was ich für einen Eindruck habe von euch beiden? Bitte. Dass ihr eigentlich zwei ganz, ganz nette Leute seid, die sich im Prinzip auch sehr gerne haben. Aber ein bisschen ist schief gelaufen die letzte Zeit. Ja. Sehr viel. Und ich glaube auch, dass der Harry hauptsächlich schuld dran ist. Aber weißt du, was ich dir auch sagen möchte? Ich glaube nicht, dass Harry sich da eine Frau hat organisieren wollen. Das glaube ich nicht. Ist jetzt mein Eindruck. Ich glaube einfach, dass ihr vielleicht die Chance jetzt nutzen solltet, wo ihr hier durch mich ein bisschen ins Gespräch gekommen seid. Vielleicht gleich nach unserem offiziellen Gespräch, ja, noch ein bisschen weiter zu reden. Und ich hoffe wirklich, dass du recht hast. Und du musst ihm wirklich alles auftischen, Clara, was dir an ihm nicht gefällt. Und er ist ja so netter und gibt das auch gleich zu. Und vielleicht bemüht er sich dann auch. Ich kann aufgrund deiner Unzufriedenheit auch dein Misstrauen verstehen, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist. Das ist so eine Seite, wie er sich ein Happy Weekend angeguckt hat. So wollte er sich das angucken. Ja, wie gesagt, wenn er mir das... Er kann im Prinzip alles machen. Eben, das ist ein toller Satz von dir. Ja, aber er soll mich dran teilhaben lassen. So, das finde ich ganz berechtigt. Und ob ich dann gucke oder nicht gucke, ja, das ist dann meine Sache. So, Harry, ich glaube, du hast jetzt eine ganz große Chance. Ne? Du merkst das. Die Clara hat Unzufriedenheiten. Ja. Die beredet ihr jetzt noch intensiv weiter und versuche ihr jetzt entgegenzukommen und schaffe wieder Vertrauen. Ich glaube, dass ihr beide das wieder hinbekommt. Aber du hast, glaube ich, Fehler gemacht und die musst du jetzt wieder aus. Die musst du wieder aus. Ich auch gar nicht ab. Ja. Ich auch gar nicht, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Um Gottes Willen. Also. Sie muss mir einfach glauben, dass ich nichts damit zu tun habe, mir da Gedanken beimache. Gut, aber darüber sind wir jetzt schon hinaus. Ja. Ihr habt ja noch viele andere Probleme. Aber sag ihm ganz einfach, er möchte, wenn er nächste Mal irgendwo eine Seite aufsticht oder so, sonst irgendwas, er soll mich dran teilhaben lassen, kann man doch dass ich entscheide, ob ich mitgucke oder nicht. Das kann man doch jetzt sogar schon festmachen, Harry. Ja. Ne? Du stimmst dem das zu. Das passiert mir kein zweites Mal. Abgemacht, das ist ein Abgemacht, Wort. Abgemacht, hundertprozentig. So, und ihr beide redet jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Und du machst wirklich klaren Wein ein, Clara. Ne? Was dir so alles nicht gefällt. Du kannst ja noch gleich bei ihm noch ein paar Beispiele nennen. Ja. Und dann rauft euch zusammen. Das ist so wertvoll, wenn man 17 Jahre schön miteinander gelebt hat. Das darf man nicht so wegwischen. Wir alles erlebt haben in bekannten Kreisen und alles. So, und auch wenn du Stress hast mit der Arbeit, alles gebongt. Ja. Aber die Frau, die Ehe ist immer das Wichtigste, was man hat. Ihr beiden Lieben, ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Und nehmt das jetzt als Anlass, vielleicht euch zusammenzuraufen und einen kleinen Neuanfang zu starten. Danke. Tschüss, Clara, tschüss, Harry. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich einen Menschen an der Schrippe, die heißt Luigi, ne, oder? Richtig. Luigi. Ja, grüß dich. 40 Jahre alt, das klingt sehr italienisch. Bist du Italiener? Nein, bin ich nicht. Nein. Nein. Erstmal wollte ich dir sagen, du machst eine super Sendung. Ich danke dir. Absolut gerne und ihr seid ein tolles Team, ganz bestimmt. Da freuen wir uns wirklich alle sehr, wenn ihr das immer so nett sagt. Sehr nett, vielen Dank. Also ich habe eigentlich kein weltbewegendes Problem. Ich habe mich verliebt. Du hast dich verliebt? Ja. Gratulation. Das ist auch nicht das große Problem, sondern das Problem ist eigentlich, dass ich zwei Kinder aus erster Ehe habe, die beiden Kinder bei mir leben. Mhm. Wie alt sind die Kinder? 17 und 13. Ja. Und die von der Freundin nichts wissen. Das hört sich jetzt für viele wahrscheinlich immer noch lächerlich an, aber das Problem ist, der Kleine ist erst seit einem Jahr bei mir und hat mitgekriegt, wie seine Mutter zweimal klinisch tot war. Die ist jetzt ein Pflegefall. Der Junge, der ist ein sehr, sehr schwieriges Kind, hat viel mitgemacht. Mhm. Und da schrecke ich ein bisschen zurück, ihm das halt zu sagen. Also du bist alleinerziehender Vater. Ja. Und das 17 Jahre alte Kind ist ein Mädchen. Nein, sind beides Jungs. Ach, beide Jungs. Mhm. Wie lange hast du jetzt deine Freundin schon? Seit knapp 4 Wochen. Ach ja, das ist ja noch... Ich dachte jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Nein, also es ist halt eben nur... Man sieht sich halt eben immer nur für kurze Zeit. Das heißt, die Freundin war noch gar nicht bei euch in der Wohnung? Nein. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch eine Wand aufgebaut, weil ich halt hier jahrelang alleine war. Mhm. Und gesagt habe, ich will einfach keinen in mein Leben reinlassen mehr. Was meinst du denn, wie die beiden Jungs, der 17-Jährige ist ja dann schon ein bisschen anders drauf, wie die beiden Jungs darauf reagieren? Also der 17-Jährige, den habe ich mal so in der Lockerheit irgendwas erzählt und der sieht das also von einer ganz lockeren Seite. Er empfindet halt oder er sagt dann auch, dass ich aufpassen sollte, dass der Kurze, also der, das würde problematisch werden. Was meinst du, warum das problematisch würde? Eifersucht? Auch, ja. Was noch? Dass er, weiß ich nicht, dass er vielleicht Angst hat, mich irgendwie dann an die Freundin zu verlieren und naja, den Halt auch wieder zu verlieren. Naja, das ist die Richtung Eifersucht. Ne? Ja. Denn er ist aus ähnlichen Beweggründen von der Mutter weg. Mhm. Was war da passiert bei der Mutter? Die hat auch einen Lebensgefährten, mit dem kam er absolut nicht zueinander. Ah, ja. Und dann ist das halt eben mit der Krankheit passiert. Ja, und der wurde halt eben dann, wie soll man sagen, es wurde nicht mehr drauf geachtet. Ne? Er wurde sich selber überlassen. Und wie war denn das Verhältnis zwischen dem Lebensgefährten deiner Ex-Frau und dem Kleinen? Das war nicht berauschend. Das war nicht berauschend. Hast du deiner Freundin erzählt von deinen Kindern? Ja, das weiß sie alles. Wie ist die denn, wie alt ist die? Die ist 35. 35. Hat die auch Kinder? Ja, die hat auch zwei. Die hat ähnliche Probleme und... Das ist ja schon mal gut. Ja, nee, das ist, dann kann sie sich da gut reinversetzen, wenn sie selbst Kinder hat. Richtig. Mhm. Sie hat da auch volles Verständnis für. Nur, wie gesagt, es reicht einem, jetzt eine Zeit lang geht das ja, dass man sich dann auch kürzere Zeiten sieht und da reicht einem manchmal auch eine Stunde. Mhm. Aber irgendwo denke ich auch mal an die Zukunft. Sie ist auch alleinerziehend. Ja. Mhm. Natürlich, auf die Zukunft bezogen, muss das so sein, dass deine Kinder, auch der Kleine, das wissen. Das ist klar. Ne? Es ist nur die Frage, da überlege ich jetzt schon so ein bisschen im Hinterkopf, wie man das ganz vorsichtig und ganz sensibel einfädelt. Muss man, ich frage jetzt, ich denke jetzt einfach mal so aus dem Pott raus, muss noch nicht stimmen. Muss man ihn denn gleich darüber informieren, dass es deine neue Freundin ist? Könnte diese Frau nicht einfach mal immer und immer öfter bei euch auftauchen, als gute Freundin des Hauses? Das sowas Ähnliches habe ich mir ja auch schon vorgestellt, aber ich denke mal... Ist der Schock vielleicht für ihn nicht so groß, wenn er erstmal Vertrauen zu ihr gewonnen hat und er mitbekommt, dass das eine nette Frau ist und die Kinder vielleicht auch nett sind und dass das so peu à peu, so Schrittchen für Schrittchen an ihn herangetragen wird? Das wäre natürlich ein Versuch wert. Ich bin da ich momentan so einschätzen, selber überfordert. Ja. Wie gesagt, sonst hätte ich nicht angerufen. Mhm. Ich meine, ihr gebt manchmal wirklich super Tipps, ne? Und es ist für mich alleine oder mit der Freundin halt eben sehr schwer, da eine Lösung zu finden. Mhm. Weil in der einen Art bin ich am Überlegen, mache ich es spontan, ne? Und auf der anderen Art überlege ich, gehe ich das ganz, ganz vorsichtig an, weil ich selber nicht weiß, wie reagiert er. Man muss natürlich da wirklich sehr vorsichtig sein, wenn der Junge da schon gebranntes Kind ist, durch das, was er erlebt hat mit der Mutter und deren Freund. Vielleicht wäre das gar nicht so dumm, ihn so allmählich heranzuführen, dass die Frau einfach auftaucht. Der wird doch nicht sofort fragen, wenn die Frau ankommt, ist es deine Freundin? Der wird mit Sicherheit sofort einen Verdacht hegen, weil das eben bei uns nicht der Fall ist. Ne? Mhm. Das ist eben nicht der Regelfall. Er weiß, dass ich komme vom Bau, da sind Männer am Arbeiten und wenn, dann kommt mal ein Kumpel vorbei und das weiß er. Und ich denke mal, also die Lunte wird er dann schon wittern. Mhm. Ich habe ja auch schon versucht, über den Großen mal so ein bisschen rauszukriegen. Na, kann man da eventuell... Aber dann ist es natürlich wirklich eure große Aufgabe, die Aufgabe von dir und die Aufgabe von deiner Freundin, ihn auf Samthand schon zu tragen und super nett zu sein. Und ihm vor allen Dingen die größte Angst, die er offensichtlich hat, zu nehmen, dass du dich dann nicht mehr so sehr um ihn kümmerst, sondern dass da plötzlich eine Frau ist und auch noch neue Kinder, sondern du musst ihm unglaublich signalisieren, dass er... der Wichtigste, so wichtig bleibt, wie er jetzt auch ist. Richtig. Das ist, glaube ich, siehst du, das ist wieder das nächste Problem. 1 und 1 gleich 4, ne? Mhm. Nee, Quatsch, 1 und 1 gleich 6 Personen. Ja, aber es bietet ja auch eine irre Chance, ne? Dass da einfach eine neue große Familie entsteht. Was ja auch für so Kinder eine ganz tolle Sache ist und viel Spaß machen kann. Aber es muss eben sensibel eingefädelt werden. Richtig. Also ich würde jetzt aus meinem Laienverstand heraus sagen, macht es mal so ganz vorsichtig und klatscht ihm das nicht direkt ins Gesicht, hier, das ist meine neue Freundin und jetzt hat Kinder und nun musst du dich damit abfinden. Sondern lad die Frau einfach mal ein, er soll die kennenlernen und wenn vielleicht irgendwann von ihm die Frage kommt, läuft da was, dann musst du ihm natürlich auch die Wahrheit sagen, du sollst ihn nicht belügen. Das sehe ich auch so. Aber so langsam heranführen. Das ist aber jetzt wirklich so meine Laienüberzeugung. Ich habe ja hier eine Psychologin auch im Hintergrund arbeiten. Ja. Mit der möchte ich dich gerne auf jeden Fall verbinden, dass sie auch von ihrer Fachseite aus dir vielleicht auch noch einen Ratschlag gibt. Ich bin gespannt, was sie sagt, ob sie Ähnliches sagt wie ich oder vielleicht noch eine andere Idee hat. Mhm. Sollen wir es so machen? Auf jeden Fall. Luigi, du legst auf und Anna, heißt meine Psychologin, die ruft dich an. Ja. Und ich wünsche gutes Klingen bei der ganzen Sache. Du bist groß verliebt. Ist wirklich toll, wenn da eine neue Familie zusammenwächst. Ne? Sie ist alleine, du bist alleine mit 2 Kindern. Eigentlich toll. Ja, finden wir ja beide. Ne? Wir wollten nur, wie gesagt, ich drücke mich schon die ganze Zeit davor. Ich habe ja das auch immer gesagt. Es tut mir auch leid für sie. Sie sagt zwar, sie hat immer Verständnis dafür, aber ich weiß, irgendwo ist man ja neugierig, wie lebt der andere, was macht der andere. Aber 4 Wochen finde ich auch alles im grünen Bereich, dass man da mal vorsichtig ist. Man muss ja nicht gleich mit wenigen verhandeln. Ja, so sehen wir das ja auch beide. Ja. Wir sind ja nun auch nicht gerade die Jüngsten, so geht das ja sehr vorsichtig an. Und man möchte das ja auch erhalten, was man sich da gerade aufbaut. Ja, genau, man muss das alles langsam machen. Du legst auf, wir rufen zurück. Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. 1 Uhr 29 und 59 Sekunden. Kurze Pause. Sekunde 1.31 Uhr. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefontalkshow Domian. Heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Wir haben freie Themennacht, wie immer freitags. Und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden. Mit wem? Mit Thomas. Hallo Thomas, 33 Jahre alt. Ja genau, hallo Domian, das bin ich. Ja. Erstmal Kompliment an deine Sendung. Danke. Und mach weiter so. Wir bemühen uns. Ich habe kein festes Thema und zwar, ich spreche hier von der Meinung jetzt von anderen behinderten Menschen. Und ja, zwar, ich bin voll blind. Ja. Und es gab zwar auch schon Themen, wo man dich hatte, einige Fragen hätte fragen können, aber die habe ich leider, bin ich nie durchgekommen. Ja. Und deswegen meine Bitte, ob du dich mal beschreiben könntest. Ob ich mich beschreiben könnte? Ja. Wie ich aussehe so? Ja, genau. Ach so. Ich habe Freunde, die gucken deine Sendung auch regelmäßig. Wenn ja, sie es nicht können, nehmen sie es halt auf. Der ja, eine hat gesagt, du wirst dünn. Der andere sagt, du wirst wieder dick. Einer sagt, du hast einen Oberlippenbart. Nein! Ja. Nein, ich bin doch nicht dick. Nein. Also, ich bin 1,85 Meter groß. Ja. Wiege 77 Kilo. Ist das vielleicht dick? Nein. 77 Kilo. Ich habe ganz ja, kurze Haare. Ja. Dunkle Haare, so mit einem leichten Graustich schon, was mir sehr, sehr wieder in den Strich geht, gegen den Strich geht. Ja. Haben manchmal so ein Drei-Tagesbart, aber. Also, ist ja kein Problem. So ein ganz klein bisschen. Mhm. Grüne Augen. Grüne Augen, ja. Mhm. Was willst du noch wissen? Schuhgröße 44? Ja, ich habe zwei Nummern mehr. Hey, er lebt auf großem Fuß. 1,90 Meter. 1,90 Meter. Ja. Ei, ei, ei. Ja, das ist so das Äußere. Was willst du noch wissen? Frag. Ein Oberlippenbart? Nein. Also hab wie, keinen. Nein. Also wie gesagt, schon mal so ein bisschen Dreitagesbart. Aber so. Mhm. Das hat eben so der Kollege gesagt, ja, weil meine Freunde, die haben mir das dann alle halt teils. Ich konnte mir das alles nur zusammenreiben. Was sind denn das für Freunde, die sagen? Ich habe mal gehört, wie du gesagt hast, Stefan Rath hätte ich alle Male in die Matte zwingen können. Kannst du dich daran erinnern? Ich hätte Stefan Rath... Wegen dem Boxkampf da. Ja, hätte ich auch, weil ich viel stärker bin als Stefan. Und habe ich eben zu ihr gesagt, ja, ne, das war total falsch verstanden. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass du natürlich komplenter bist wie Stefan Rath. Nein, ich bin... Obwohl, ich kenne Stefan Rath auch gar nicht. Ich bin viel stärker als Stefan Rath. Ja. Ich habe Stefan Rath schon ein paar Mal angefasst. Also ja, nur so mal oben. Das ist alles Wabbelei. Ich bin durchtrainiert. Was meinst du? Der könnte sich aber Angst... Ja, das habe ich gehört, dass du also so für deinen Körper also viel tust. Ne? Mach ich. Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Also es gibt ja Themen, die mich wirklich auch manchmal sehr bewegen. Ja. Sind mir auch die Tränen gekommen. Und was mich jetzt wundert, wenn nach einem ernsten Thema einer kommt mit einem Thema, ich bin schwul oder eine Frau, ich bin privat auf der Telefonsexline, ist dir da schon mit der Gedanke gekommen zu sagen, also darüber möchte ich mich jetzt im Moment nicht unterhalten, weil ich gerade davor ein sehr ernstes Gespräch hatte? Also Thomas, das ist bei uns folgendermaßen organisiert. Ich weiß, das habe ich ja schon oft erzählt, ich weiß nie, was hier auf mich zukommt. Das machen meine Kollegen im Hintergrund. Das bewundere ich. Und die organisieren das in der Regel so, wenn wir ein ganz trauriges Gespräch haben, dass die mir nicht direkt als nächstes irgendeine schräge Sexgeschichte drauf stellen. Ja, über Computer machen, ja. Ne, das können die schon mal so regeln. Und wenn ich habe auch noch die Freiheit, wenn es sehr traurig war, dass ich mal so eine ganz kurze Pause mache, habe ich auch schon einige Male gemacht, außerhalb meiner normalen Pausenzeit, so ein paar Takte Musik, um ein bisschen Luft zu holen, um umzuschalten. Das habe ich auch nicht sehr gerne, wenn man gerade vielleicht über traurige Themen Tod gesprochen hat oder so etwas und dann gleich... Ja, das ist es ja, weil andere sehen ja deine Mimik. Genau. Ich kann das halt nur an deinem Ton. Ich denke, pass auf, jetzt kommt was. Aber ich weiß von Blinden, dass die nun, die hören ja quasi die Mimik. Ja eben, ich höre entweder über Fernsehen oder über Radio. Du hörst ja, wie ich drauf bin. Von der Stimme hörst du das. Ja. Du nimmst das viel, viel mehr wahr als die Sehenden, die abgelenkt sind durch, durch die Augen. Ne? Da habe ich jetzt oft gedacht, er würde jetzt am liebsten sagen, also jetzt dieses Thema bitte nicht. Also manchmal ist es schon schwer, aber in der Regel, wie gesagt, helfen die Kollegen mir im Hintergrund, dass sie mir dann auch ein mittelschweres Thema dazwischen stellen. Ja, das stimmt. Ja. Das war es dann. Darf ich noch meine Freundin grüßen, wenn du so lieb bist? Du darfst das. Okay, ich grüße meine Freundin, die Barbara. Die Barbara. Ist Barbara auch blind oder ist sie sehend? Nein, sie ist gut sehend. Sie ist gut sehend? Ja. Und wie habt ihr, frage ich dich ja, auch gleich mal. Wir haben uns so über dem Telefontreff kennengelernt. Ach. Die gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Und trefft ihr euch denn auch so real? Ja, also treffen, wir kennen uns schon privat, ja. Wie lange läuft die Sache schon? 3 Jahre. 3 Jahre schon? Ja. Ui. Ja. Und wohnt ihr in der... Ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern. Und sie wohnt alleine, hat einen Sohn. In der Nähe von dir? Ja, das sind ungefähr 5 Kilometer. Ja, das ist ja perfekt. Also sexuellen Kontakt hatten wir noch nicht. Hatte noch nicht, aber steht an. Ja, weil sie hat im Moment sehr viele Probleme. Mhm. Aber ich sage immer und sie sagt immer, wenn man einen liebt, kann man auch warten. Ne? Und du wartest und möchtest aber schon irgendwann gar nicht mehr. Ich warte, ja. Ja. Sie ist 18 Jahre älter wie ich. Naja, das ist ja egal. Wenn man sich gerne hat. 51. Ja, also ein schönes Alter. Ja, Thomas, ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Okay, Domian. Und wünsche alles Gute. Danke dir, mach weiter so. Jo, tschüss. Okay, tschö. So sagen wir Kölner das hier. Tschö. Wir sagen nicht tschüss oder so oder tschüssi oder sowas. Wir sagen tschö. Natascha, 17 Jahre, guten Morgen. Hallo, Domian. Nee, nicht Domian. Ach so. Domian. Ja, Domian. Domian, einfach ganz normal Domian. Aber ist nicht schlimm, ist ja auch ein bisschen komplizierter Name. Okay. Natascha, um was geht's? Ja, nicht so gut. Echt? Was ist los? Ja, es geht um meinen jetzigen Freund. Ich bin jetzt seit ein gut halbes Jahr mit ihm zusammen. Mhm. 3 Monate davon war er nicht hier in Deutschland, da war er im Ausland. Wo denn? In Marokko. Mhm. Ist er Marokkaner? Also, genau, ja. Er war wohl da bei seinen Eltern und bei seinen Verwandten, die aber auch hier in Deutschland leben. Wie alt ist er denn eigentlich? 22. Ja. Und als er wiederkam, ein paar Wochen später ungefähr, hatte ich an seinen Finger einen goldenen Ring entdeckt, an seinen rechten Finger. Und irgendwann mal habe ich ihn dann auch drauf angesprochen, abends. Mhm. Da hat er aber noch nichts zugegeben. Also da war er noch ganz stur geblieben und hat nur gesagt, nee, da ist nichts und ist ein ganz normaler Ring. Und dann waren wir bei meiner früheren besten Freundin. Und da hat er auch getrunken gehabt und dann habe ich nochmal gefragt, ja hör mal, was ist denn mit deinem Ring, warum ziehst du den nicht mehr an? Und da hat er nur zu mir gesagt, ja warum soll ich ihn anziehen? Da habe ich gesagt, ja warum nicht, du bist doch verlobt oder nicht? Da habe ich nur mal so eine Scherzfrage war das eigentlich, weil ich das wirklich geglaubt habe. Eine Fang-Scherzfrage. Genau. Und da? Und da hat er gesagt, ja okay, ich gebe zu, ich bin verlobt, ich habe mich in Marokko verlobt. Und das hattest du so im Gespür irgendwie? Das hatte ich schon von Anfang an, also schon als er nach Marokko gefahren ist. Hast du der Sache misstraut? Da habe ich schon gesagt, na, der da oben ist was. Irgendwas ist da auf jeden Fall, weil sonst wird er nicht so lange da bleiben. So, jetzt hat er zugegeben, dass er verlobt ist in Marokko. Genau. Und nun? Ja, und dann bin ich natürlich schockierend aus dem Zimmer gegangen. Mhm. Meine Freundin hat ihn dann gefragt, ja, und was willst du jetzt mit Natascha machen? Mhm. Und da hat er gesagt, ja, ich liebe Natascha, aber diese Frau werde ich trotzdem nach Deutschland holen. Ich werde sie heiraten und dann werde ich sie auch hier hinholen, damit sie hier ein glückliches Leben führen kann. Mhm. Ob mit ihm oder ohne ihn, hat er zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht gesagt. Mhm. Als wir dann wieder ein paar Tage später bei mir zu Hause waren, meinte ich dann noch so zu ihm, ja, stimmt das, was meine Freundin da gesagt hat? Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, aber ich werde mit ihr höchstwahrscheinlich auch zusammenleben und vielleicht auch ein paar Kinder machen. So. Trotzdem will ich trotzdem mit dir zusammenbleiben, hat er noch zu mir gesagt. Mhm. Und viele meiner Freundinnen, auch meine Eltern, die sagen zu mir, trenn dich von ihm und er ist sowieso nicht wert, du hast was Besseres verdient. Aber ich kann es nicht, ich weiß nicht. Ich bin, als wenn ich besessen von ihm bin, sagen schon viele. Ich bin verrückt, ich bin ehrlich verrückt an dem. Natascha. Ja. Natascha, was soll er dir denn noch Schlimmes antun? Weiß ich er nicht, geht, vielleicht. Er fährt in sein Heimatland, verlobt sich da, holt sich eine Frau nach Deutschland, sagt, dass er mit der zusammenleben will, dass er mit der Kinder haben will, ist so dreist und sagt auch noch, aber dich, Natascha, will ich nebenher als Betthasen auch noch haben. Ja, das sagen viele meiner Freundinnen auch. Und du hältst noch weiter zu dem? Ja, ich weiß so echt was nicht. So kannst du lieb haben? Ja, der so mit dir umgeht, der dich so wenig achtet und so wenig Respekt vor dir hat, der dich so verletzt hat jetzt auch, den hast du noch lieb? Ja, ich weiß nicht, es ist schlimm bei mir. Und, ja. Ich glaube, dass du da, ich kann das gut nachvollziehen, dass man so besessen ist von jemandem, dass man richtig wie süchtig ist, ne, nach jemandem. Mhm. Aber da muss man wirklich mit allen Mitteln, die man so zur Verfügung hat, gegen angehen und sich das immer wieder klar machen, was der andere für schlechte Dinge getan hat. Und die hat er ja nun offensichtlich getan. Ja, was ich jetzt vorhin auch nicht gesagt hatte, also ich habe auch nicht einen sehr guten Vertrauen zu ihm. Mhm. Er war mit meiner Freundin früher auch immer bei ihr alleine zu Hause. Also sie hat eine eigene Wohnung. Mhm. Und die beiden waren öfters auch alleine, als ich auch arbeiten war. Und dann hat irgendwann mal habe ich da angestellt bei meiner Freundin, bin nach oben, dann habe ich nur meine Freundin mit einem Jungen zusammen in einem Bett liegen sehen. Mhm. Wusste aber nicht genau, ob es jetzt mein Freund ist, weil er hatte auch dunkle Haare und Löckchen, also so wie er halt aussieht. Ja. Und dann habe ich natürlich gedacht, das ist der, aber auch ziemlich nah aneinander liegend so, nebeneinander. Mhm. Bin dann im Wohnzimmer, habe viele Sachen in der Gegend geworfen, bin kurz gesagt fast ausgerastet. Und dann kam mein Freund im Wohnzimmer und hat gesagt, was mit mir los ist. Und da habe ich gesagt, ja, was liegst du denn mit der, das Wort möchte ich jetzt nicht sagen, im Bett. Und hat er gesagt, das bin ich doch gar nicht, das ist ihr Freund. Und dann kamen die beiden irgendwann mal auch ins Wohnzimmer, haben die uns zu uns gesetzt. Und da hat meine Freundin sich verplappert und hat auch gesagt, ja gut, dass Johanna letztens nicht, gut, dass sie letztens nicht dabei war. Mhm. Wie wir beide auch nebeneinander im Bett lagen. Ja. Also ist da das Misstrauen auch schon gesät? Ja, genau. Das liegt aber schon eine Weile zurück, ne? Diese Geschichte. Das ist jetzt am Anfang gewesen. Ja, gut. Das ist schon auch schon schlimm. Aber das, was du mir gerade zu Beginn unseres Gesprächs erzählt hast, das ist natürlich der Oberhammer und der Knaller. Mhm. Wo es eigentlich gar nichts zu diskutieren gibt. Wo ich dir sage, schieß ihn in den Wind, Natascha. Weg von dem, weg. Der nutzt dich aus. Der nutzt dich radikal aus. Der liebt dich nicht. Mhm. Wenn er dich lieben würde, würde der nicht sich verloben und dann sagen, er will dann noch Kinder haben mit der Frau. Also er sagt zu mir, er müsste sich verloben, weil das ist ja auch bei den Moslems meistens so. Das mag ja vielleicht auch der Fall sein, aber es gibt auch viele Moslems, die sagen, die sich dagegen wehren und die sagen, ich heirate nur die Frau, die ich liebe. Genau, ja, okay. Das ist ja in der heutigen Zeit meistens so. Ja, genau. Und wenn er sich der Tradition beugt, dann darf er nicht nebenher noch was laufen haben, so wie es mit dir. Da muss er konsequent sein. Ja, stimmt. So, und der will aber alles. Der will, hat alle Eisen im Feuer und will es sich rundherum gut machen und nett machen. Mhm. Und beleidigt dich und verletzt dich und letztendlich die andere Frau ja auch. Ja. Ne? Die denkt ja vielleicht auch, dass sie die Einzige ist und die weiß auch nicht, dass er hier noch ein Mädchen hat in Deutschland. Ja, das weiß ich ja nicht, aber... Nee, aber ich sag nur, was da für ein Charakter hintersteckt, nämlich ein schlechter Charakter. Ein schlechter Charakter, ganz klar. Mhm. Und wenn da, ich kenne dich nicht, aber du machst einen sehr netten Eindruck, dann hast du wirklich was Besseres verdient als so einen. Also, wie gesagt, viele meiner Freundinnen auch, die den jetzt schon wirklich länger kennen als ich. Meine Eltern, die kennen den jetzt so lange, wie ich den kenne. Mhm. Und die sagen alle zu mir, aber schießt denn wirklich in den Wind und so, der ist es nicht wert. Und jetzt vor einer Woche wollte ich auch Schluss machen, da hatte ich den seine Sachen aus meinem Zimmer alle genommen, stand bei ihm vor der Tür, hab dann aber doch noch einen Rückzieher gemacht. Weißt du, es ist gut, dass du angerufen hast. Natürlich kann ich dich jetzt auch nicht in ein paar Minuten überzeugen. Aber ja, es hat immer so eine Wirkung, wenn Außenstehende so etwas sagen. Und wenn der 10. Außenstehende das gesagt hat, hat es eine noch größere Wirkung. Und irgendwann wirst du für dich auch die Entscheidung fällen, bin ich ganz sicher, dass dieser Mann, dieser Junge nicht das Richtige für dich ist. Mhm. Also nochmal meine klare Position, das klingt alles absolut mies. Der nutzt dich aus, der liebt dich nicht, der verletzt dich ohne Ende. Geh. Und wenn es dir auch jetzt noch so schwer fällt, und was ganz wichtig ist, Natascha, versuche aus dem Kopf heraus so diese schönen Erinnerungen zu verbannen, Dinge, die du mit ihm erlebt hast. Mhm. Ne? Man ist ja dann geneigt, sich in das Schöne so hineinzusteigern. Ja. Ach, das war so nett und da ist er so zärtlich und da war das auch toll und so. Vergiss es alles. Das ist alles kaputt gemacht durch sein Verhalten, das er an den Tag gelegt hat, durch seine Marokko-Reise. Ja. Ne? Ich werde es versuchen. Alles Gute. Und ich hoffe es auch hoffentlich. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Natascha. Tschüss. Frank. Frank ist bei mir und der ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Frank. Domian. Ja. Wir hatten vor vielen Jahren, also vor Jahren hatten wir schon mal das Vergnügen. Aha. Ich habe ein sehr bewegtes Leben seitdem hinter mir, ja, aber auch ein sehr tragische Wendungen teilweise. Und ich habe vor 2 Jahren im Internet, da war ich also gerade online, habe ich eine Frau kennengelernt, also besser gesagt sie mich. Mhm. Dann hat es sich herausgestellt, dass sie in Amerika lebt, aber Deutsche gewesen ist. Und daraus ist also nach einer langen Brieffreundschaft eine tiefe Liebe geworden. Mhm. Und es ging also so weiter, dass wir gesagt haben, gibt es denn sowas am Computer, eine Liebe? Und dann ist sie also hier rübergekommen und es hat sich bestätigt, dass es das wirklich gegeben hat, dass man sich praktisch nicht in der Kneipe kennengelernt hat. Wir kannten uns praktisch in- und auswendig. Und aus dieser Liebesbeziehung ist also auch ein Kind hervorgegangen. Und das wurde am 5. Januar geboren. Und ich habe praktisch von Anfang an auch mal Bilder bekommen und sie war sehr glücklich darüber, obwohl sie schon 2 erwachsene Töchter hatte. Ach Moment, sie ist wieder zurückgegangen dann nach Amerika, oder? Ja, sie lebt in Amerika schon viele Jahre. Ich dachte, sie wäre dann hier geblieben. Nein, sie ist zu mir gekommen, um uns praktisch auch zu sehen. Ach so. Um praktisch festzustellen, ob es das wirklich ist. Und das Kind ist in Amerika geboren? Das Kind ist in Amerika geboren. Und du hast es bis heute nicht gesehen? Ich habe es bis heute persönlich nicht gesehen. Ja. Und das Tragische ist, ich werde sie auch nie kennenlernen. Warum? Weil sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Das kleine Kind? Und zwar war die Sache, dass die älteste Tochter von ihr zusammen mit der Kleinen in Florida war. Ja. Im Urlaub praktisch. Und auf dem Weg zum Flughafen mit dem Leihwagen sind die frontal mit dem LKW zusammengestoßen und sind ums Leben gekommen, alle beide. Beide. Und das war für sie ein riesengroßer Schock. Das muss man sich ja vorstellen, für eine Mutter ist es dreimal tragischer. Aber für mich war es eben auch irgendwo Natürlich. Der absolute Schock. Ich habe 2 eigene Kinder, obwohl ich diese Kleine nie kennengelernt habe, nur durch Fotos und durch Erzählungen, was weiß ich alles. Und es ist ungeheuer schmerzig, natürlich. Das ist der Overkill, ja. Ja. Ich habe ja irgendwo gesagt, es ist für mich kein Unterschied, ob es jetzt meine eigenen hier sind, weil ich lebe hier mit meiner Frau getrennt. Und selbst nach der langen Zeit, man sagt oft Zeit heilt Wunden, haben die beiden Frauen, die normalerweise eigentlich die größten Rivalen sein müssten, haben zu sich gefunden und irgendwie eine Freundschaft aufgebaut. Ist das wahr? Ja, die kommunizieren auch über Computer oder wie? Ja, ab und zu, ganz selten schreiben die mal miteinander. Wir haben auch, die beiden haben schon telefoniert, wenn ich auch telefoniert habe, aber auch unabhängig. Sag mal, Frank, wann war genau dieser Unfall? Der Unfall war am 2. Oktober. Das ist also noch sehr frisch. Nicht lange her. Ja. Wie kommt es denn, dass du während des Jahres nicht mal nach Amerika gefahren bist? Die Sache ist die, ich bin ja nun mal hier bei der Arbeit beschäftigt, ich bin ja so abhängig beschäftigt, sagt man so schön. Und mit Urlaub hin und her, das wäre alles irgendwo gegangen, aber da hinten ist es ein bisschen komplizierter. Sie wohnen in einer sehr vornehmen Gegend, sie ist ein bisschen bekannter, also nicht direkt prominent, aber ein bisschen bekannter in dem Bereich, wo sie lebt. Und sie sagte, sie hat zwar bis zu gewissermaßen die Leute darauf vorbereitet, dass sie jemand anders kennengelernt hat und sie hat sich von ihrem Mann dann scheiden lassen, weil die Ehe, die war für sie irgendwo auch ein bisschen die Hölle, weil sie Erfahrung gemacht hat, dass der Mann praktisch 20 Jahre lang fast den ganzen 20 Jahre fremdgegangen ist. Dann hat sie in mir einen Mann kennengelernt, der absolut treu ist. Verstehe. Also es wäre für sie etwas schwierig und unangenehm gewesen, wenn du da aufgetaucht wärst. Es wäre für sie schwierig gewesen. Warum ist sie nicht hierher gekommen mit dem Kind? Das war eigentlich so geplant. Und zwar hat sie eine schwere Herzoperation hinter sich. Das kam also noch dazu, weil sie ist 6 Jahre älter wie ich. Und eigentlich ist es kein Alter, wo man, aber es liegt leider in der Familie auch. Also sie hatte Probleme damit, mit Bypass und so. Und das hat schon ziemlich schwer, sag mal, Probleme mit sich gebracht. Sind denn jetzt Pläne gemacht, dass sie dich jetzt dennoch besuchen möchte? Ja, die Pläne sind gemacht. Und sie sagte mal so ganz makabere Weise, ich möge tot umfallen, wenn es diesmal nicht klappt. Ich sagte eines, Domian, es ist so oft und so viel dazwischen gekommen, dass wir uns praktisch sehen wollten. Und dann war wieder was mit ihrer Krankheit, dass sie praktisch mit Krankenhausaufenthalt oder jetzt bei mir, wie gesagt, dass ich nicht von heute auf morgen jetzt da Urlaub kriege und weg kann. Und als das dann passiert war, da hat sie gesagt, vor allen Dingen, was mir ein bisschen zu denken gibt, trotzdem, dass unsere Liebe ungebrochen ist, unsere Gefühle sehr stark sind, aber sie sagt, Frank, sagt sie immer, wird das nicht irgendwo zwischen uns stehen? Irgendwo hat uns dieses kleine Kind ja auch verbunden. Jetzt ist es nicht mehr da. Wird diese Katastrophe unser Leben so weit verändern, dass wir damit umgehen können? Aber dieses Kind und auch die Katastrophe, die eingetreten ist, kann euch ja noch viel mehr miteinander verbinden. Das ist ja das, was wir auch hoffen. Sie sagte, durch dich möchte ich das Lachen wieder lernen. Sag mal, Frank, was hat denn das für eine Perspektive eigentlich, diese Liebe? Die Perspektive ist eigentlich diejenige, dass wir sagen, wir sind das Perfect Match, also das Top und Deckel. Weil aber wann sind die beiden dann auch mal richtig zusammen? Kannst du dir vorstellen, ganz irgendwann nach Amerika zu gehen? Also wir haben sehr oft Gespräche darüber geführt und auch Pläne in der Hinsicht. Durch ihre Erkrankung hat sie natürlich auch, sagen wir mal, finanzielle Einbußen. Sie hat ein großes Geschäft gehabt und musste es praktisch dran geben. Denn es geht sich ja auch die Frage, ich habe hier auch 2 Kinder und ich bin verantwortungsvoller Mensch. Ja. Und ich sag mir, wenn ich hier weggegangen wäre, was eigentlich auch so gedacht war, weil wir haben uns viele Vorwürfe auch gemacht. Sie kommt aus einer zerrütteten Ehe, ich auch. Aber und ich meine, Kinder im Spiel. Der Anfang, man muss ja nicht gleich vielleicht ganz rübersiedeln. Ich weiß nicht, wie bist du finanziell gestellt? Ich sag mir mal, wenn ich hier meinen Job praktisch dran gebe, dann ist der weg. Ja gut, nein, ich meine jetzt so im Moment. Ist es okay? Im Moment ist es so okay, dass ich hier meinen Job habe. Worauf ich hinaus will, ist, dass ihr ja zumindest organisieren solltet und könntet, wenn es finanziell irgendwie hinkommt, aber das scheint ja der Fall zu sein, dass ihr euch zumindest ein paar Mal seht im Jahr. Das ist ja das, woran wir festhalten wollen. Wie gesagt, wir haben uns so lange, das war eigentlich gar nicht gedacht, dass wir uns über ein Jahr nicht sehen. Für mich ist es so tragisch, da gibt es ein Kind, was ich nie kennenlernen werde und nie kennengelernt habe. Dieses überhaupt mal zu begreifen. Wie ist das eigentlich damals am 2. Oktober gewesen? Hat sie dich angerufen? Sie hat mich angerufen. Ich habe erst gar nichts verstanden. Sie war tränenerstickt. Sie war völlig apathisch, unter Schock. Ja. Sie sagte, Frank, und sie erzählte erst von der ältesten Tochter, bis ich das mal realisiert habe, dass die Kleine ja mit dabei gewesen war. Also, was ist denn jetzt geplant? Geplant ist, dass sie im Januar zu mir kommt, Mitte Januar. Und sie sagte, es ist bitter nötig. Vor allen Dingen müssen wir ja wieder erfahren, es ist nach so einer langen Zeit wieder wie ein neuer Anfang. Ja, unbedingt. Diese Beziehung praktisch fort. Geht es ihr denn gesundheitlich einigermaßen gut im Moment? Ihr persönlich gesundheitlich, seelisch natürlich absolut. Das ist klar. Braucht man nichts zu beschreiben. Also, bis Mitte Januar ist es nicht mehr lange hin. Wir erwarten sehnsüchtig den Moment, dass wir uns endlich wieder Kraft geben können. Ich habe zu ihr gesagt, pass mal auf, meinst du nicht, dass es ein Fehler ist, dass ich nicht sofort zu dir rübergehen kann? Also das hat auch ziemlich bei mir was ausgelöst. Das habe ich ja auch, wir haben also keine Geheimnisse voneinander. Sie hat es auch gemerkt, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht hat, mich nicht rüberkommen zu lassen. Ja, ich glaube, ihr solltet jetzt aber auch nicht gegenseitig da irgendwelche Vorwürfe... Nein, Vorwürfe bringen nichts. Sie sagen auch immer, wir können ja nichts ändern. Genau. Aber was wird das an uns verändern, dass sie eben praktisch so viel Glück, was uns eigentlich verbunden hat, wieder verloren hat. Und ich auch. Aber ihr habt euch noch. Und das ist ja auch ein großes Glück. Wünsche ich euch wirklich sehr, dass ihr, wenn sie im Januar dann hier ist, wie lange wird sie bleiben? Also sie wird volle 4 Wochen bleiben, vielleicht auch länger, weil bei ihr ist es nicht so problematisch. Ihr dann diese Zeit, das ist ja eine gute lange Zeit, nutzt, alles zu besprechen und euch wieder gut anzunähern. Ja, und es vielleicht geht um doch, viel auch, ne? Auch in der Zukunft. Genau, und dass auch eine neue Zukunft so gebahnt wird. Das wäre schön. Ich wünsche von Herzen alles Gute, Frank, wirklich von Herzen. Grüß sie mal unbekannterweise von mir. Das mache ich, ich habe schon von dir erzählt. Und mir tut es sehr leid, was du erzählt hast. Das ist ein sehr schlimmer, tragischer Vorfall. Ja, sehr fraglich, weil sie ist in psychologischer Behandlung, weil sie wäre fast zusammengeklappt, auch bei der Beerdigung selber. Ja, schrecklich. Und sie sagt, also das Ventil, wo hat man ein Ventil? Ne? Schrecklich, zwei Kinder. Ich frage mich auch manchmal, wie ich da durchkommen. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und freue dich auf den Januar. Ja, das mache ich. Tschüss, Frank. Ich danke dir. Tschüss. Okay, tschüss, Donne. Anke ist hier. Anke ist 16 Jahre alt. Hallo. Hallo, Anke. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Also, ich habe momentan ganz schön Stress mit meinen Eltern. Warum? Du wohnst bei den Eltern noch? Ja. Mhm. Warum? Hast du Stress? Zum Beispiel, ich habe von Mittwoch auf Donnerstag bei meiner Freundin geschlafen, Konstanze. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gekommen, donnerstags mittags. Und dann stand eine Sektflasche auf dem Tisch. Eine Sektflasche? Ja. Wie, auf deinem Tisch in deinem Zimmer? Nein, im Wohnzimmer. Aha. Ja. Und die stand hinterm Sofa, so viel wie mein Vater erzählt hatte, und er meinte, ich wäre das gewesen. Ich hätte die getrunken. Ach, aber die stand auf dem Tisch leer getrunken? Halb leer. Aha. Ja. Und der Vater meint, du hättest die Sektflasche getrunken? Mhm. Vorher hätte die hinterm Sofa gestanden? Hm? Und die hätte vorher hinterm Sofa gestanden? Ja. Aber du hast sie nicht getrunken? Nein, und ich war am Mittwoch auch gar nicht zu Hause, vom Mittwoch, Donnerstag nicht zu Hause, und am Mittwoch stand die da noch nicht, weil ich da noch gestoppt habe. So. Ja, aber du hast dann gesagt, nein, ich war es nicht, und er glaubt es dir nicht, oder was? Nein, da hat er mich auch in mein Zimmer eingesperrt. Ich durfte nichts essen, ich durfte nichts trinken, ich durfte nicht unter Dusche gehen oder so. Wie bitte? Wegen so einem Pillepuh? Ja, wegen so einem kleinen Kram? Macht dir so ein Terz? Ja. Ja. Wie lange durftest du nichts essen und nichts trinken? Ja, da kam noch so, da kam er rein, wollte dann noch mit mir reden. Und dann, ist auch etwas lauter geworden, hat mich dann geschubst. Ich bin dann mit dem Kopf gegen die Tür geknallt und dann, seitdem dann habe ich einen Blackout, bis dann ungefähr 7:30 abends. Und das war nachmittags oder wie? Ja. Mhm. So, und wie lange warst du dann eingesperrt, quasi in dem Zimmer? Also ich war ungefähr 3 Stunden ohnmächtig und so ab 8 Uhr durfte ich wieder raus. Und was hat deine Mutter zu all dem? Ja, die hört sich da eigentlich raus. Mhm. War das jetzt der einzige Vorfall oder gab es noch mehrere Sachen? Du sagst, du verstehst dich mit deinen Eltern nicht so. Oder zum Beispiel meine Freundin Limone hatte Hausarrest von ihren Eltern bekommen, weil sie irgendwie eine Stunde zu spät nach Hause gekommen ist. Mhm. Das habe ich dann meinem Vater gesagt, wo ich dann auch nach Hause gekommen bin. Ich war aber pünktlich zu Hause, sogar überpünktlich. Wo er dann gehört hatte, dass Limone Hausarrest bekommen hat, hat er zu mir gesagt, so Anke, du hast jetzt auch Hausarrest. Und damit hatte ich Hausarrest. Mhm. Für wo bist du eigentlich jetzt? Bist du zu Hause? Nein, ich bin bei meiner Freundin. Darfst du da sein? Ja. Das weiß er und es ist okay. Ja. Mhm. Sind das jetzt so Sachen aus der neuesten Zeit oder läuft das schon seit Monaten oder schon länger? Das läuft eigentlich schon länger. Ja? Das heißt, es sind immer irgendwelche Spannungen, irgendwelche Ungerechtigkeiten? Ja. Zum Beispiel, ich musste heute ich habe Kind aufgepasst, bei mir dann. Und da sie morgen Geburtstag hat, durfte ich mit ihr ins Kino gehen. Moment, wer hat jetzt Geburtstag? Mein Aufpasskind hat morgen Geburtstag. Dein was für ein Kind? Aufpasskind. Dein Aufpasskind. Also da bist du genau. So Babysitterin, ne? Genau. Ja. Und dann, weil die morgen Geburtstag hat, die wird morgen 6, durfte ich mit ihr in einen kleinen Eisberg gehen. Von ihrer Oma aus. Ja. Meine Mutter wollte mich dann auch bringen. Dann habe ich abends so gegen 6 Uhr eine SMS bekommen von meinem Vater, dass er das nicht will, dass wir gehen. Und dann, also ständig irgendwie so Schikane, so Kleinkram. Ja. Aber so Kleinkram ist das dann auch nicht mehr, ne? Und das macht dir Ärger und macht dir auch Sorgen und bringt dich irgendwie in Stress. Ne? Ja. Hallo? Ja? Ja. Pass mal auf, Anke, jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Aber wir wollen dich nicht so in der Luft hängen lassen und du sollst auch noch einen ganz guten Ratschlag kriegen. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nach 2 nochmal an. Unter der Nummer, die wir haben, okay? Mhm. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Markus Liebetanz, Pamela Koppei, Christian Part, Cordula Brückner und Peter Ofsjanowski. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Fetischismus. Ich möchte mich mit euch, den Fetischisten unter meinen Zuhörern, gerne und lang und ausgiebig unterhalten. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema die schwerste Verletzung meines Lebens. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen 1 Uhr. Und ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao.